Mein Sohnemann hat ihn gesehen und meine Freundin auch. Ach so. Ja, jetzt wird es ja ganz, ganz verrückt. Das können wir leider nicht vertiefen, weil die Sendung gleich vorbei ist, liebe Heidi. Aber wir nehmen es mal einfach so hin, dass du ein Gnom hast. Und da beneiden wir dich zu Hause. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, das dürfte mich auch beneiden. Ja, tschüss, ciao. Ja. Ciao. Gut. Ihr Lieben, Tim Dohnke, Reine Technik. Bis morgen. Ciao, ciao.